Willkommen, ihr hört weiterhin Bauhaus FM, die erste Sendung des Semesters. Ja, wir sind ja hier an der Uni und da teilt man das Jahr in Semester ein. Und wie ihr merkt, jetzt die dritte Stunde, wir haben schon ganz verschiedene neue Senderformate gehört. Wir wollen jetzt dieses Semester ein bisschen vielleicht geordneter betreiben mit Formaten, die immer um eine ganze Stunde anfangen und eine Stunde lang gehen. Und die nächste Sendung ist wieder eine Musiksendung. Und ich freue mich hier, Markus Schröder begrüßen zu können am Mikrofon und an den Plattenspielern. Hallo, Marco. Hallo, Konrad. Hallo. Genau, wir haben uns. Vielen Dank, dass du mich hast. Noch hasse ich dich nicht, aber wir werden sehen, wie sich das hier verändert, die ganze Stunde lang. Wir hatten jetzt ganz spontan sogar einen Titel für die Sendung uns ausgedacht und wenn das klappt, wird die Sendung wiederkommen. Wie soll die Sendung heißen? Voodoo Economics. Ja, und das ist eine. Ja, das könnte jetzt ein Dach werden. Ein Dach für Musik und das werdet ihr jetzt hören, was jetzt alles passieren kann. Das ist vielleicht ein sehr offenes, weites Dach, wo viel drunter passt. Ja, Stroh. Stroh, ein leichtes Dach, ein leichtes Strohdach. Da möchten wir noch heute weitere Gäste hier begrüßen im Studio. Das ist wunderbar. Hallo Philipp. Genau, also Voodoo Electronics, Voodoo Economics. Wieso komme ich auf Electronics? Gibt es da irgendwie einen Markennamen? Keine Ahnung, wegen den ganzen Geräten, die rumstehen. Das irritiert. Ja, eine Musiksendung. Was haben wir denn als erstes gehört hier schon? Das war Julian Lynch und der Titel heißt Clay Horse. Ja, und das ist eine ziemlich unbekannte Band, zu Unrecht unbekannt. Ja, aber ich kenne die. Aus wo? Woher? Die sind aus den USA, aber ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, woher genau. Oh, das reicht mir schon, das einzuordnen auf einem Kontinent. Ja, wir versuchen die Playliste hier zur Sendung parallel zu schreiben, zumindest auf der Webseite. Und dann könnt ihr dann immer mal sehen, was ihr gerade gehört habt. Ich würde sagen, dann gehen wir schon mal über zum nächsten oder wollen wir noch was erzählen? Nee, lass mal Musik machen. Jo, dann machen wir Musik. Get out. Ja, du hattest was zu sagen zu dieser Platte. Das war nicht unbedingt nett. Ja, was mir immer mal wieder auffällt, wenn ich die irgendwo spiele, über eine Anlage zum Beispiel, dass die einfach so miserabel scheiße produziert ist. Das ist echt unglaublich. Und sie ist so gut, die Platte, aber so scheiße produziert. Ich habe den Gain-Regler komplett reingedreht und es wird immer schlimmer. Mhm. Apropos Scheiße, ihr hört es wahrscheinlich auch etwas brummen, aber das ist dem Live-Faktor hier geschuldet. Also wir hörten gerade, wie gesagt, Musik von einer Platte. Das ist die Mutter Erde. Wir sind noch dabei, das hier alles zu optimieren für uns. Und es brummt ein bisschen, aber ich glaube, das Brummen ist ja auch ein bisschen mit Charme. Und ihr hört Plattencover rascheln. Oder mit Charme. Mit Charme? Mit Charme. Charme oder Charme? Charme. Ich verstehe den Wortwitz nicht, aber egal. Wir hörten gerade Peaking Lights, Tiger Eyes. Und du kramst jetzt gerade noch was Neues. Ja, wie schon angekündigt, das ist Voodoo Economics. Vielleicht die erste von vielen kommenden Sendungen. Eine Musiksendung zur späten Stunde bei einem kühlen Getränk, was ihr euch vielleicht geholt habt. Wie geht's weiter? Ja, ich überlege jetzt gerade, ob man jetzt hier so richtig psychedelisch wird oder eher so disco-mäßig. Psychedelisch? Ich habe mich schon währenddessen die ersten drei Songs jetzt liefen, gefragt, wie könnte man die beschreiben, wenn man die jemandem beschreiben müsste, der sie gerade nicht hören kann? Ja, die sind halt irgendwie so ein bisschen kaputt auch, ne? Mhm. Aber auch gut, so ein bisschen kratzbürstig. Mhm. Auch schon nur psychedelisch, kann man schon sagen, auf jeden Fall sphärisch. Ja, und leicht rhythmisch vielleicht auch, aber sie haben versprühen auch so ein gewisses Sommerding. Mhm. Das aber dachte so, ich auch aber gerade. Aber so eins, das so auch ein bisschen kaputt ist. Ja. Kannst du was sagen, von wann die Platten ungefähr sind, die wir jetzt gerade gehört also haben? Also die Platte hier, die ist schätzungsweise 3 Jahre alt. Mhm. Das ist auf Not Not Fun rausgekommen. Ein ziemlich cooles Label aus Kalifornien, das mittlerweile auch in so Weirdo-Kreisen relativ bekannt ist. Und ja, wenn man da Platten beim Label bestellt, dann kriegt man auch nette Gimmicks mitgeschickt, so wie Aufkleber und so komische alte Spielkarten und sowas. Ja, schön. Das also geht natürlich nie, wenn man was bei Bandcamp kauft. Ne? Genau, das hat noch so eine persönliche Ebene und so klingt es ja auch. Ne? Das hat mich auch mal berührt, als ich noch Platten gekauft habe und viele Platten haben ja wirklich auch so eine Spur des Analogen, dass man wirklich, da sind Fingerabdrücke drauf. Das hat jemand, gerade bei kleinen Labels, hat da jemand mit der Schere Flyer geschnitten, kopiert, irgendwie was gemacht. Das kommt nie aus einer Maschine, sondern das sind Menschen. Das ist halt total rührend und großartig irgendwie. Ja, aber die Menschen haben ja auch Maschinen. Ja klar, aber bei ganz kleinen Labels, gerade zum Hardcore-Punk-Umfeld, irgendwie, wenn dann irgendwie mal irgendwie 200 Platten gemacht werden, dann fühlt die jemand per Hand ein. Ich glaube, das sind auch Leute, die genau aus so einem Kontext auch kommen. Hm. Ja. Charmant, charmant. Wie geht's weiter? Gute Frage. Ich mache einfach mal an. Gute Taktik. ideale Musik zum Tagesausklang, würde ich sagen. Ja, oder um was anderes einklingen zu lassen. Mhm. Ja. Ja. Ich finde das Brummen jetzt wieder sehr fantastisch. Das brummt sehr schön. Ja, das ist auch jemand, M. Geddes Gengras, der eigentlich nur mit Analog-System Musik macht. Was wir gerade gehört haben? Genau. Was jetzt kommt? Genau. Nee, das, was wir gerade gehört haben. Und der auch ganz gut damit fährt mittlerweile. Und man kann auch irgendwie bei YouTube irgendwelche Videos sehen, wo er irgendwelche Sachen patcht auf seinem System. Und Das heißt, das sind Improvisationen mehr oder weniger und gar nicht irgendwelche Setups von Songs? Denke ich schon. Also, ne, genau, dass man da so ein bisschen variiert mit seinem Modularsystem. So, ne? Und der macht ziemlich viele Sachen. Also mittlerweile hat er schon echt viele Sachen rausgebracht. Und genau, und das ist die Collected Works von ihm. Mhm. Aber du hattest mittlerweile schon zwei Platten auch. Und wie bist du zu der Musik gekommen? Wie hat sie dich getroffen? Über einen Freund. Also wir sind alle so ein bisschen mit solcher Musik beschäftigt, mehr oder weniger. Und was wird mit der Seuche? Was ist das? Was zeichnet die Musik aus? Was ist die Seuchige? Also ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen weggeschossen und aber auch entspannt. Und ja, es hat so eine gewisse Atmosphäre. Ich finde, es geht halt mehr so um Atmosphäre. Mhm. Ambient oder Ambient ist mittlerweile so ein Scheißwort, weil alles irgendwie Ambient ist. Aber ja, es gibt halt so ein gewisses, ja, so ein gewisses Gefühl, dass das transportiert. Ja. So, ne? Ich finde das auch ganz schön, weil es, obwohl es ja elektronisch produzierte Musik ist oder mit elektronischen Geräten, halt wirklich so trotzdem so ein Bandcharakter hat. Also es ist halt irgendwie, das könnten auch Gitarren sein, das könnten auch Feedback-Loops sein von analogen, ja, von Instrumenten. So. Genau, ja, und das ist genau diese Ecke ist es ja auch, ne? Also wo viele Leute halt mit so Loop-Pedalen arbeiten oder so. Das erinnert mich gerade an Pan Am oder die ehemaligen Panasonic Band, die halt so ein Side-Projekt auch hatten. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, die habe ich mal gesehen. Das war auch ganz großartig, weil das auch völlig, Labradford? Ist das, ich weiß gar nicht, ob ich das verwechsel, aber da habe ich halt auch Platten zu Hause, die haben mich auch im Plattenladen total berührt, weil die legt man auf und es wirklich drumherum bleibt die Zeit stehen halt irgendwie so. Man wird plötzlich so ringsrum, die Leute hören also Techno-Platten im DJ-Laden und man steht so an seinem Teil und so, Genau. Ja, und das ist auch ein bisschen der Punkt, auch bei den Sachen, die jetzt liefen, vielleicht ist es halt nicht so dieses durchgepeitschte, geil, clubmäßig produzierte Zeug, dass am Ende, wenn du dir dann so die Wurst so bei Soundcloud anguckst oder so, die Amplitude, wo das einfach nur so eine Wurst ist. Und das ist wirklich Musik, wo eigentlich auch viel passiert, die auch eben dann natürlich teilweise auch scheiße produziert ist einfach. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so ein Charakter. So. Ich habe auch gerade so eine fotografische Assoziation dazu. Das ist halt wirklich wie so eine Lichtreflexion, wie ein Rest. Also wenn man seinen Fokus auf was neben den Fokus legt, halt irgendwie, dann entsteht solche Musik, habe ich so einen Eindruck. Ja, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen? Nee. Nee, mir geht das so beim selber produzieren, dass man dann teilweise eben Oberton-Geschichten hat und plötzlich merkt, okay, hier entwickelt sich aus dem Material irgendwie eine ganz andere neue Struktur raus. Und dann ist der Abfall eigentlich dann der Fokus, auf den man geht. Auf jeden Fall. Also bei solchen Sachen ist auch, glaube ich, Improvisation auch echt ganz wichtig. Und was halt passiert, so, ne, mit deinen Geräten und so. Du stehst halt in Interaktion mit den Geräten und guckst halt, was passiert. Mhm. Und da ist halt dann so ein bisschen mehr sowas Organisches vielleicht, wenn man so will. Aber es ist jetzt auch vielleicht übertrieben. Apropos höchst interaktiv, wie gesagt, die Playlist entsteht parallel hier im Internet, geht auf bauhaus.fm und die umgeleitete Webseite, da könnt ihr jetzt mal nachlesen, was ihr gerade gehört habt. Machen wir weiter im musikalischen Programm. Okay, genau, dann mache ich jetzt mal weiter. Thank you. Voodoo Economics, die vielleicht erste Ausgabe einer wunderbaren Zukunft. Zu Gast heute Markus Schröder hier an den Geräten, an dem berühmten, extra zum Brummen aufgebauten Plattenspieler und im Laptop. Und ja, ich wollte dich gerade fragen, du legst auch manchmal auf Veranstaltungen auf, so hast du da, weil du gerade jetzt, wir hatten gerade darüber gesprochen, unter welchen Kriterien man überlegt, was spiele ich als nächstes? Was wäre das jetzt zum Beispiel für ein Kriterium gewesen, die nächste Platte auszusuchen für dich? Ja, also bei diesen Sachen, die so ein bisschen so verträumt verspult sind, die kann man natürlich wunderbar, was ich auch gerade gemacht habe, so einfach ineinander laufen lassen. Das wäre die einfache Variante, aber schön wäre jetzt auch so irgendwas zu spielen, was so einen leichten, jetzt kommt so der Eurozentrismus, der so einen leichten Ethno-Touch hat, wo aber es halt so ein bisschen rhythmischer ist und aber trotzdem auch so ein bisschen psychedelisch. Das fände ich gut. Wir hatten ja jetzt gerade schon einen Übergang gehört irgendwie, das hat ja harmonisch auch ganz gut hingehauen. Denkst du, hast du das im Gefühl? Oder? Nee, das war, glaube ich, jetzt nicht so richtig gut. Ja, nee, also es war aber nie übel. Es war nicht so, dass man die Augen zukneift dabei. Nicht? Nee, okay, fand ich cool. Nie. Da hätte ich reagiert, da hätte ich geschrien, da hätte ich auf die Finger geklopft. Ja, das ist doch gut. Aber das, du sagst, das wäre ein Kriterium, so die Stimmung? Oder du, dir geht es schon auch um eine gewisse Abwechslung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Sachen ohne Rhythmus, ohne Percussion und dann... Ja, es ist halt leicht, ne? So, also ich stehe halt eher auf Sachen, die so einen langsamen Groove haben oder die halt so ein bisschen perkussiv sind. Und ja, und sowas passt natürlich immer wunderbar, wenn du solche Flächen hast und solche Synthesizer oder irgendwelche Stimmen, die durch 1000 Delays laufen, dann kann man das immer ganz schön da reinmachen. Aber dennoch denke ich mal noch, irgendwas verbindet die Musik trotzdem noch mehr als das. Und ich finde das wirklich ganz interessant, wie man, wie halt ein DJ, der du ja gerade bist, halt irgendwie, wie gesagt, welche Kriterien man anlegt und was man spielt und dass das Material sich ja schon ähnelt halt irgendwie in irgendeiner Form. Ja, es gibt halt allgemein, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Rückbesinnung darauf, dass die Leute halt einfach wieder altes Equipment benutzen und einfach Gitarrenpedale benutzen mit Kontaktmikrofonen oder halt einfach da rein singen und einfach auch ein bisschen sich auch inspirieren lassen von Sachen, die dann eher in den 70ern so, es gab so irgendwelche obskuren alten Platten und jetzt halt wieder sowas machen. Ne? Und da gibt es eine ungeheure Menge an Tape-Labels, aber auch Plattenlabels, Blogs im Internet, die halt die Sachen sammeln, kuratieren und halt irgendwie für so Freaks bereitstellen. Also für so eine Musik ist, glaube ich, gerade echt eine super Zeit. Also du kannst halt wirklich sowohl alte Sachen entdecken, als auch neue Sachen, die so klingen, als ob sie ganz alt sind und ja. Und dein Weg, diese Musik kennenzulernen, ist schon das Internet, ist schon Blogs, wie du gerade sagtest? Also Internet ist auf jeden Fall wichtig dabei. Vor allen Dingen, wenn man nicht super viel Geld ausgeben will, um irgendwelche Platten sonst wo zu bestellen. Genau, Blogs. Also es gibt halt echt so ein paar coole Blogs, wo die Sachen dann halt irgendwie auch zum Teil für umsonst auch bereitgestellt. Mhm. Wobei viele Sachen, was eben lief, da finde ich dann auch Bandcamp ganz okay eigentlich. Ja. Also so, wo dann halt auch wirklich die Leute genau bei Bandcamp irgendwie die Sachen haben und da man halt auch sozusagen spenden kann. Weil es ist ja das Tolle bei Bandcamp eben auch mit der Option zu entscheiden, dass man ab einer bestimmten Summe oder vielleicht gar nicht muss, sondern nur kann zu bezahlen. Das finde ich halt auch sehr schön. Also bei der Platte davor, die so mit diesen Glöckchen und Delays war, da habe ich sogar 2 Euro mehr bezahlt, als sie eigentlich kostet. Ja. Naja. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Ja, aber andererseits denke ich auch, wir bewegen uns sowieso in der Nische. Irgendwie, das sind ja alles nur Sachen. Oder wie denkst du das? Wie geht es den Musikern? Keine Ahnung. Ich glaube, den Musikern, wenn man mal so Gigs bekommt, dann mit solchen Sachen oder auf einem bestimmten Label ist das gut kuratiert ist, dann kannst du halt auch Konzerte spielen und dann kommst du irgendwie klar, aber du kannst, glaube ich, nicht davon leben. Ja, da kommt man so über die Runden, aber irgendwie. Genau, und naja, und ansonsten ist halt eher mau, ne, mit Musik. Aber ich, ist halt die Frage, ob das so schlecht ist. Ich weiß es nicht. Also ob's. Na, ich sehe da ja den Auftrag und deswegen mache ich das ja auch so gern, irgendwie den Auftrag der Radios und der Medien, das wieder zu spielen, solche Sachen irgendwie ein Ohr zu geben und aus der Nische rauszuholen und Leuten zu zeigen, die Musikwelt ist groß und großartig. So. Ja, also ich glaube, wie gesagt, im Moment ist eine ganz gute Zeit dafür. Also ich glaube, es gibt viele, bei SoundCloud gibt es zum Beispiel viele Leute, die halt echt irgendwelche obskuren Platten ausgraben und Mixe machen und die dann auch durchaus von vielen Leuten gehört werden. So, ne? Und das verbreitet sich dann. Das ist eigentlich echt ganz cool. Dann lass uns doch einfach noch ein bisschen Musik hören. Genau, jetzt hast du mich schon wieder voll aus dem Konzept gebracht. Dafür bin ich ja angestellt. jetzt sollten wir wieder reden, weil okay. der wunderbare Song da vorbei ist. Und das ist noch ein ganz besonderes Lied, sagtest du gerade irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen auch aus der Versenkung aufgetaucht. Ein Typ, der, ja, wann war das, Ende der 70er, mit so einer E-Orgel zu Hause schöne Kassetten aufgenommen hat von sich. Aber in Afrika, sagtest du? Ich glaube, es ist Nigeria. Mhm. Ich muss noch mal gerade nachgucken. Einmal kurz. Ja, das ist eine hochinteraktive Sendung. Nee, hier. Nicht Nigeria, sondern Niger. Ja. Okay. Niger ist, gut, kenne ich mich nicht mit aus. Kontinent hat gestimmt. Stimmt. Ja, und irgendwie ist das Ding öfter mal immer wieder aufgetaucht. Irgendwie auch bei Soundcloud-Mixen, in verschiedenen Kontexten, auch auf komischen Partys. Und ja, es ist halt total verrauscht und scheiße aufgenommen wieder mal. Aber nur so kommt es zu seinem Charme. Ja, aber so ein toller Rhythmus und einfach so dieses, was hast du jetzt eben gesagt, wie das klingt? Wie Kraftwerk. Ja, genau. Ich dachte, das ist wie ein ganz frühes Kraftwerkstück. Ja. Oder eine Kraftwerk-Cover-Version auf dem Gameboy oder sowas. Das macht echt Sinn irgendwie. Ja. Apropos stimmt. Sinn, ich muss hier gerade die Bremse reinwerfen. Wir haben nur noch 2 Minuten und können uns jetzt schon mal freundlich verabschieden von euch Hörern da draußen. Das war eine erste Sendung von Voodoo Economics, eine Musiksendung. Genau, richtig. Mit Marco Schröder, mit mir, Konrad Bär, am Mikrofon. Wir danken euch für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Tschüss, ihr Mäuse. Wie gesagt, ihr könnt jetzt erstens in die Betten gehen und zweitens morgen früh dann die Playlist nachlesen. Und da könnt ihr die ganze Musik nochmal recherchieren und selber nachsuchen, zu kaufen. Oder nachäffen. Nachäffen, selber auf dem Keyboard spielen. Als letztes noch hören wir. Das ist Otis G. Johnson und da sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Genau, das ist gut so. Guten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Call a name. wollen.